bin in der Betonsiedlung Don Vito. Konto Minus, doch im Louis Vuitton Karton Mios. Gangsterboss. Penthouse Love mit Skyline Blick. Reinschick ist ne Broke-ass Bitch, denn ich fix sie, bis ihr Steißbein bricht. Mic check, bleib weg, mein Rap ist Hightech wie das iPad. Bitch, ihr seid weg. Kein Respekt für euch, deutscher Rap juckt mich ein Scheißdreck. Ihr seid wannabe Gangster. Gegen mich wirkt Conor McGregor, bin Comedy-Actor, der Boss und der Banger. Die doppelte Penetration für die Rapper bekommen und dann heißt es Attentat, Massengrab. Und wickel den Basie mit Stacheldraht. Bitch, wir sind back und die Szene wird akkurat. Rasiert den Kanackenbart, Massaker. Platz für die zwei, massiges Fleisch im Nackenbereich. Keiner darf Lars essen, okay, dann ramm ich ihm Butterflies rein. Bitch, ich fülle seinen Kopf mit Blei per Kalasch wie im Columbine. Massaker, wenn ihm mal ein Hurensohn rausrutscht wie der Fotze sein. Na Mama, lass mit 45 im Anschlag. Schüsse regnen wie in Schützengräben. Jalla, komm aus dem Zelt, wir müssen reden. Immer noch goldene Kette unterm Lederjackenkragen. Nutte, bald sagt man, dass Stiere nen Kollegernacken haben. Was will der Ehrenmann hier starten? Stress ohne Grund. Versuch's erstmal mit Sex ohne Hund. Renn weg, bevor sich Puddels in dein Schädel bohren. Oberkassel, Koka, Hassel, Ehrendorf, Ehrenmord. Sprich dein letztes Gebet zum Lord. Sprich dein Kalasch in den Trainingsshorts. Das hier fickt Mütter. Du gehst drauf. Ehrenwort. NRW. Schnee im Port. Düsseldorf. Käfigsport. Sprich dein letztes Gebet, bevor dich die Kalasch massakriert. Mach nicht auf stabiler G, bin ich auf bariger Chief. Es ist nicht all you can eat, eat, sondern all you can eat, eat. Vergesse mich, ich steche dich, du willst halt kopieren. Du machst mich von der Seite an, als wär ich das iPhone 7. Schwarzer Coupé, so wie Saddam Hussein. Sie kriegen den Lauf, was wie Ayatouré. Fick so, als wenn ich im Magaluf leb. Jeden Rapper, der ein Anglaut trägt. Bitches oben ohne wie Cabriolet. Baller Cocaine im Diablo GT. Shinny rappt, als wird der Bali umnehmen. Sein Label ist für ihn Guantanamo Bay. Millionen Klicks, Kilos getickt, Sidus mal öfter als Sido gedisst. Komme gefahren im goldenen Wagen, Punisher wie der Comic von Marvel. Bitches, sie finden die prollige Name, grauenvoll wie Sonny Black Sare. Neuer Benzer mit teurem Lenkrad, Mock lebt von mein Steuergeld. An deutsche Rapper drücken Feuermelder, ich bin Deutschraps Banger. Neben mir wirkt Floyd Mayweather, wie ein Boyband-Sänger. Und deine Frage, vielleicht ist das auch ne Schnapsidee. Wenn ich mit Bushido spaziere, nennt man das Gassi gehen. Renn weg, bevor sich Puddels in dein Schädel bohren. Kassel, Koka, Hassel, Ehrendorf, Ehrenmord. Sprich dein letztes Gebet zum Lord. Sprich dein Kalasch in den Trainingsshorts. Das hier fickt Mütter. Du gehst drauf. Ehrenwort. NRW. Schnee im Port. Düsseldorf. Käfigsport. Sprich dein letztes Gebet, bevor dich